Schnick, Schnack. Ja. Schnick. Freunde, Schnack. Schnick. Schnick. Willkommen bei unserer Weihnachtssendung. Schnick, Schnack. Das ist die letzte Sendung für dieses Schnick, Jahr. Das ist die Schnack, gute Nachricht. Mit Doppel-G, Schnick. Die schlechte Nachricht Schnack, ist, wir sind nächstes Jahr wieder für euch da. Schnack, ab Januar. Mit zweimal Doppel-G. Herr Weber befindet sich Schnack, in der Schnick-Schnack-Aufnahmephase. Schnack, Schnick, Schnack. Andreas, bist du soweit? Schnick, Schnack. Ach, ein Glück, endlich ist dieses Intro vorbei. Das ist ja jedes Mal wieder anstrengend. Das ist anstrengend für dich, ne? Nee. Die Aufwärmphase. Sehe schon fast schwarz vor Augen. Weihnachtssendung, sechste Sendung, Andreas. Also Schnickschnack mit Andreas Weber und? Christian Hilgert. Wie sieht's aus? Christian the Boss Hilgert. Nee. Nee, nicht der Boss. Wie kommst du auf the Boss? Da habe ich den nochmal gelesen, ne? Da gibt es doch diese Neuwortschöpfung, ne? Wie heißt Boss wieder in der Jugendsprache? Das ist doch das Jugendwort. Der Babo. Babo. Chabos wissen, wer der Babo ist. Wenn ich der Boss bin, bist du der Babo. Ja, nein, ich bin der Chabo. Der Chabo? Wenn du der Babo bist, bin ich der Chabo. Babo Weber. Die Frage ist nur, wird man zum Babo, wenn Chabos wissen, wer der Babo ist, ja? Ich weiß gar nicht, was Chabo ist. Also was Babo ist, das weiß ich jetzt. Aber was Chabo, was ist ein Chabo? Nee, Chabo ist... Ich kenne bloß Chapeau. Nee, das ist was ganz anderes. Ja. Das ist der Chabo in der... Weil wir Franzosen sagen. Der Chabo weiß im Allgemeinen, wer der Babo ist. Ach, okay. Das heißt, sobald der Babo begreift, dass er ein Chabo ist, kann er kein Babo mehr sein. Dann lass mich doch Chabo sein. Nein, Andreas, nein. Ich sehe mich eigentlich als Chabo. Nee. Weil ich weiß, wer der Babo ist. Also ich sehe mich eher als Chabo. Na, ich sehe mich als Chabo. Also wollen wir jetzt da rumstreiten oder was? Wollen wir die ja, Sendung das ist wichtig, dass wir die Machtverhältnisse ausloten erstmal. Ach so. Also der Chabo weiß, wer der Babo ist. Okay. Und dann ist das Machtverhältnis klar. Es sind geklärte Verhältnisse dann. Ja. Weil wenn der Babo wüsste, also wenn der Chabo wüsste, wenn der Babo wüsste, wer der Chabo ist, dann entsteht da so ein Paradoxon und dann gibt es eine Zeitschleife und sowas. Hast du dein Weihnachtsgeschenk schon besorgt? Nein, leider noch Weihnachtssendung? Nicht. Weihnachtssendung? Nein, leider habe ich meine Ich bin ein ganz, ganz mieser Geschenkekäufer. Echt? Ich hasse Schenken. Was schenkst du denn immer für Zeug? Ich versuche mich da möglichst rumzudrücken und also... Bist du der Spätkäufer? Ja, ich bin ein Spätkäufer und ich bin ein Notkäufer auch, so ein bisschen so, ach Gott, jetzt erwarten die auch noch, dass ich was schenke und dann, aber was viel wichtiger für mich ist eigentlich Silvester. Okay, warum? Ja, Silvester, das ist so, da ist der Grad zwischen ausgelassenem Feiern und tief trauriger Melancholie immer so ein kleiner Grad, verstehst du? Überhaupt, wenn das Jahr gut war, ne? Ja. Was Gott, was erwartet mich nächstes Jahr vielleicht, ja, ne? Das Jahr, heuer war es doch schon so gut. Ja, so ähnlich. Also man muss auch früh immer, dran denken, die Silvesterplanung, ich weiß nicht, wie stehst du denn zur Silvesterplanung? Ja, ich was nicht. Machst also du an Silvester? Wir waren jetzt die letzten zwei Jahre, waren wir jetzt daheim auf dem Sofa und haben dann so um 12 Uhr ein Fläschle Sekt gezwickt. Und das war's dann so ziemlich. Also, ja, aber genau diese Art von Silvesterfeiern sind ja die, wieso sich so viele Leute zum Jahreswechsel umbringen. Echt? Das ist gefährlich, was ja, du gut, da wenn machst. Sie allein sind, ja. Vielleicht. Naja, zu zweit ist man ja auch irgendwie ein bisschen allein. Ist nicht? Also ich hänge Silvester eigentlich nicht so hoch, muss ich sagen. Also ich habe letztens in der U-Bahn so einen Mann mit Kind um den Bauch gebunden beobachten können. Und der hat ein Handy in der Hand gehabt, wie das so viele junge Männer haben. Mhm. Und der hat einen Anruf bekommen und das war Silvester und dieser Anruf hat mich sehr traurig gestimmt. Das ging ungefähr so. Ja, hallo? Ja, ich wollte mal fragen, was macht ihr denn an Silvester? Weißt du, diese Frage, diese Gretchenfrage der Deutschen. Wann war das? Das ist ja dann schon ewig her, oder? Ja, ist schon ewig her. Ja. Ich wollte mal fragen, was macht ihr an Silvester? Ja, wir wollen ins Fichtelgebirge fahren. Wollt ihr nicht mitkommen? Da entscheidet sich dann alles. Das ist, wie gesagt, das ist der Wendepunkt, das ist die Gretchenfrage. Ja. Da entscheidet sich das Leben. So, ach so. Ja, wir dachten nur, vielleicht wäre es schöner. Der hat wahrscheinlich gesagt, wenn er spontan war, nein, wir fahren schnell ins Erzgebirge. Also ich glaube, das ist einer, der würde am liebsten alleine feiern, aber seine Frau, und er hat ja sich ein Kind quasi, er hat sich ein Kind selber eingebrockt. Hm. Boah, beim weiß es nicht, ich will dem Herrn jetzt nicht zu nahe treten, aber... Ja. Und seine Frau wollte halt nun mal ins Fichtelgebirge. Ja. Und er darf sich jetzt darum kümmern, dass sie dann nicht dann alleine dort sind. Der ruft jetzt alle ab, ne? Ja. Wobei, muss ich wieder sagen, ne, es ein Vorteil sein kann, wenn man wirklich keine Freunde hat, ne? Ja, also das sind jetzt, schau mal, jetzt sagen wir mal, du hast bloß den als Kumpel, ne? Ja. Dann sagst du halt, naja gut, bevor ich allein bin, gehe halt mir ins Fichtelgebirge. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist aber traurig eigentlich, ne? Bei der Gelegenheit wünschen wir ja, unseren Schnickschnaggerinnen und Schnickschnaggern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Wie gesagt, nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Erster Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr Schnickschnack. Und meinst du das auch wirklich von Herzen, was du da sagst? Ja. Allen ein frohes, besinnliches, friedliches Weihnachtsfest 2013. Und ein gesundes, rüberkommen, ein gesundes neues Jahr für euch. Und dass ihr euer Silvester schön verbringen könnt. Genau. Und euer Weihnachten hoffentlich auch. So wie ihr es wollt. Es, immer wenn es am schlimmsten ist, einfach dran denken, es sind nur noch ein paar Wochen, dann ist alles wieder ganz normal. Oder kommt halt einfach in die Schnickschnack-Familie. Auf Facebook Schnickschnack mit Doppel-G, Schnickige, Schnackige. Mal auf Gefällt mir drücken und dann seid ihr dabei. Ja, und wir feiern keine Weihnachtsfeste mit Weihnachtsbäumen. Und wie gesagt, es ist ja Weihnachtssendung und Andreas, was haben wir denn alles aus dem Hut gezaubert, muss man wirklich sagen, ja? Und wo waren wir denn überall? Also es war ein wahnsinnig aufregender Monat, finde ich. Es ist immer aufregend mit dir, Chris. Es ist immer aufregend. Ja, also wir haben den Frankenschlumpf, aka Frankenfregger, eingeladen. Genau. Der hat einfach mit uns geplaudert, das war sehr spaßig. Das war super. War super lustig. Dann haben wir einen kleinen Beitrag zu der Flüchtlingspolitik in Europa. Ein bisschen was Politisches für euch. Und Nürnberg, Dezember, ganz wichtig, wir waren für euch auf Christkindlesmarkt. Und Walter Neistecker hat natürlich auch seinen Senf genau zu der ganzen Causa dazugegeben. Runter vom Zebrastreifen mit einem G-Frei! Kauf dir einen vor und wenn's nicht einparken kannst! Walter Neistecke, Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1, erklärt euch die Welt. Immer am ersten Freitag im Monat. Live auf Radio Z 95,8. Heute das Fest der Liebe. Hallo. Auwele, auwele. Der Nikolaus, mir bleibt heute schon gar nichts erspart. Ja, beachten Sie diesen Bart einfach nicht. Ich setz mich mal rein, ne? Hock dir rein. Wo willst du denn hinfahren? Ich muss in die Frankenstraße 3. Habe ich noch an Hausbesuch, verstehen's? Ist das dein Hauptjob oder was da? Ah ja, nee, das ist mir vom Arbeitsamt aufgebrummt worden, Alter. Nee, das ist eine Plagerei, das ist menschenverachtend, ist das. Ja, und da musst du den ganzen Tag deine Fratzen stramm stehen lassen, exakt, ne? Exakt. Und der hilft Grein wahrscheinlich, ne? Ja, die Grein vor allem, wenn ich ihn androhe mit meiner Peitschen. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe einen Scheißjob, aber du, naja. Ja, das ist... Was duftet denn hier so herrlich nach Alkohol? Ach Gott, Alter, das hab ich fast vergessen. Ich hab meinen Beifahrersitz, ne, hab ich umfunktioniert. Da jetzt will die Fahrgäste Glühwein anbieten. An wollt ihr einen Glühwein? Ja, ich hab zwar heute schon mehr als mein Leber mir erlaubt, aber ich nehm dann doch an, gell? So, und da? Oh, herrlich. Oh, gleich mal probieren. Ah, oh, das ist Schlehe, gell? Ah, oh, es ist gut. Sie sind ein Feinschmecker. Ich bin ein Feinschmecker. Wollen Sie gar nichts haben? Ich hab doch heute schon 8 Stück getrunken. Ich mach ja nicht fahren. Ach so, okay. Ja, das verstehe ich. Na gut. Ach, sind Sie praktisch vor Weihnachten genauso begeistert wie ich auch, ne? Ja, ich gehe davon aus, ne? Das ist ja... Das fängt schon immer an, ne? Mit den scheiß Weihnachtsliedern. Ach, schon im November, ne? Ja, da... Das geht mir dermaßen auf die Eier, ne? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Holder der Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe. Allerdings, ja. Ich kann Ihnen alle sogar rückwärts aufsingen, wenn Sie das wollen. Ja, nee, das will ich ganz sicher nicht. Ich habe immer den Radio aus über Weihnachten, ne? Aber das fängt ja bei mir schon an, ne? Also so eine Woche vor Weihnachten, da muss ich ja den Weihnachtsbaum immer besorgen, ne? Ja, Weihnachtsbaum haben Sie? Also, ne. Na, gehen Sie mal hinaus, nachts, ne? Und besorgen Sie den, ne? Ah, Sie schneiden den selber. Na, Freilich, wir sind ein kleiner Jächer, gell? Meinst du, ich gebe dir 60 Euro oder was für so einen Bam aus da? Für den Haufen Nadeln da. Und am Ende darf man es alles wieder aus der Wohnung kehren, gell? Das kennen wir schon. Ach, nee, ich habe keinen Weihnachtsbaum, das brauche ich nicht. Dann sind Sie praktisch Single. Ja, ich bin Single und glücklich ohne Weihnachtsbaum, das kann ich Ihnen sagen. Meine Frau, die Barbara, ist da nicht so glücklich, ne? Und dann immer derselbe Ablauf, ne? Ja. Also, auf jeden Fall... Der schmeißt die Weihnachtsgans in den Ofen rein, ne? Und dann geht's erst einmal in die Kirche, ne? Und dann kommt der Meister irgendwann mit dem Klingelbeutel, ne? Und dann schmeiß ich einen Zehner rein. Ein Zehner schmeißen Sie rein? Genau. Sie sind aber echt warmherzig, das muss ich schon sagen, gell? Das hat mit Warmherzigkeit gar nichts zu tun. Auf jeden Fall schmeiß ich einen Zehner rein und sag ganz laut, das ist für die Heizung! Weil da drinnen, da ist ja immer arschkalt, ne? Ja, kalter. Mich hat auch schon lange keine Kirche mehr von innen gesehen, gell? Und dann, ne? Dann gehst heim und dann bist im Treppenhaus, ne? Und dann riechst du schon die weihnachtliche verbrannte Gans, ne? Ja. Weil die Barbara wieder den Ofen viel zu heiß gehabt hat, ne? Dann kommst du da rein, eingewallen, ne? Musst alle Fenster aufreißen, eiskalt. Und dann geht's weiter. Dann kommt die Tante Marga, ne? Der muss immer ihr Kissler geben. Da habe ich so ein spezielles Kissler, das hole ich immer aus dem Keller. Den kann ich ja was nicht mehr so halten. Wissen Sie schon, ne? Weißt schon, was herrlich, herrlicher Spaß, gell? Ja. Und meine Schwache und meine Schwächerin, ne? Meine Herren. Meine Schwächerin, die kauft mir ein Buch, ein Liebesroman. Als wenn ich so ein Romantiker wäre, ne? Die scheiß Geschenke da immer, ne? Das wäre ja genauso, wie wenn es der Angela Merkel ein Buch über Menschenrechte schicken würde. Obacht, pass auf! Greizt du denn bitte? Von oben bis unten mit Geschenke voll bepackt und ich sehe ihn! Schau mal auf deine Straße! Naja, gut, auf der anderen Seite, ne? Wenn ich es nicht rechtzeitig gesehen hätte, ne? Hätte Weihnachten schon hinter sich gehabt. Ach, das wäre erlöst gewesen, gell? Ach. Sie waren stehen geblieben bei Ihrer Verwandtschaft. Genau. Mein Schwager, der sauft wie ein Luch, ne? Eineinhalb Kisten hören da einen Schluck nicht, ne? Dafür alles ich zahlen, ne? Und die Tante Marga, der gibt mir immer so aufgetragene Unterhosen von ihrem gestorbenen Mann, ne? Die sagt, die sind noch gleich gut, ne? Ich nehm's dann immer so fürs Auto putzen und so, ne? Immer dasselbe, immer das Gleiche. Jedes Jahr. Da kann ich ein Lied versingen, so wenn ich bei meinem Haus besuchen bin, ne, was ich da manchmal sehe für Familien, ne, mit Kindern, ne. Und dann schreiben mir, da wollen die Eltern immer, dass ich die Kinder... Und meine Frau, die Barbara, ne, die hat mir dann auf jeden Fall, vor 2 Jahren hat's mir einen Fallschirmsprung, hat die mir geschenkt, oh. Ein Fallschirmsprung. Ne, der habe ich dann bei der NN-Aktion da, bei der Zeitungsaktion, gehe ich ein Bärler Socken tauschen, ne. Und das Jahr drauf, da hat's mir dann einen Gutschein für einen Schönheitssalon geschenkt. Da könntest du, überleg's einmal, ne? Das Jahr davor wollt's mich wahrscheinlich los haben, ne? Und dann, wo das nicht geklappt hat, dann wollt's mich in so einen Schönheitssalon schicken, ne? Und jetzt sag ich Ihnen mal eins, ne? Wer schöner ist, wär ich, ne? Der ist geschminkt. Ja, Schönheit. Aber wo Schönheit, da war ich auch. Gestern war ich da, wo. Das haben Sie noch nicht gesehen, das sag ich Ihnen. Und wissen Sie eigentlich, wer das ist, ne? Bei uns. Wer das dann riecht, unser weihnachtlicher Duft, wie sich der zusammensetzt. Der setzt sich praktisch aus Tante Marga zusammen, ne? Der verbrannten Gans. Ne, Gans, ne? Und am umgeschütteten Bier von meinem Schwager. Und den habe ich dann bis Februar in der Nase drinnen, ne? Ja, das ist ja, da kommt ja ein bisschen... Aber nächstes Jahr, da ändert sich was, da machen wir das ja mal ganz, ganz anders. Anders? Ja, Weihnachten ist doch immer das Gleiche, das wissen wir ja inzwischen. Aber einmal war ich bei einer Familie, das ne? Fängt schon mal beim Christkindlesmarkt an. Das ändern wir. Aufgrund der Gleichberechtigung kommt diesmal ein Mann als Christkind noch mit einem Waschbrettbauch. Ne? Ja, ich weiß und ja dann, nicht, ne? Also dann bestellen wir unser Essen, bestellen wir vom Chinesen. das mal, damit der ganz nicht mehr verbrennt. Und statt der Kirche machen wir Sauna. Dass das einmal klar ist, da ist wenigstens schön warm drinnen in der Sauna, ne? Ich war mal bei einer Familie, die haben tatsächlich beim Chinesen... Wobei mir da einfällt, ne? Neulich war ich in der Sauna, ne? Man trägt jetzt wieder vermehrt Pelz, ne? Jetzt biegen wir ja schon die Frankenstraße ein, sind ja wie ein geölter Blitz unterwegs. So, jetzt sind wir da, ne? Könnt... 16,50 €. Ja, naja, gut, dann gebe ich Ihnen halt 17 Euro und eine Mandel. Wie wär's damit? Na, das hört sich doch super an. Passen Sie auf, dann kriegen Sie von mir nur so einen Glühwein to go, ne? Ein Glühwein to go? Na, das ist mal, ja besser, geht's ja gar nicht. Ich habe ja eine nette Unterhaltung mit Ihnen gehabt, ne? Ja. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes mehr übrig, als uns ein wunderschön besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Das wünsche ich Ihnen auch, ne? Ein friedvolles, schönes Weihnachtsfest. Wie jedes Jahr. Genau. So, der Lakris. Ja, der Walter hat sich da seine eigenen Gedanken dazu gemacht, ne? Wie immer. Wir waren am Christkindlesmarkt zu zweit heute noch, gell? Jawohl. Ach. Für euch? Wie hat's dir gefallen? Wir haben uns aufgeopfert. Wie hat's dir gefallen, Chris? Ja gut, mir hat halt persönlich der Schnee gefehlt, ganz einfach, ja. Weil da ist ja das ja ganz andere Sache, wenn es da schneit, ja, und dann läufst du da rum zwischen den Buden. Ja, aber lasst euch halt einfach mal überraschen. Ein paar haben wir schon vors Rohr bekommen, ne? Vor's war Mikro. Aber gar nicht so einfach. Das sind die Zwetschgermännle, ne? Das sind die Zwetschgermännle. Also wir sind am Zwetschgermännle-Stand von Herrn... Ittner. Von Herrn Ittner. Ja, wie laufen sie denn, die Zwetschgermännle? Ja, die laufen erst einmal gar nicht. Aber die stehen da und warten, dass die Leute sie kaufen. Und es sind halt viele Leute, die schauen sich das erst mal an. Und ja, verkaufen immer auch was. Ihr macht die selber? Wird alles selber. Meine Frau und ich und die erwachsenen Kinder machen also die sämtliche Figuren alle aus eigener Herstellung. Also wenn ich mir das da so anschaue, dann seid ihr ja da gut beschäftigt. Ne? Wie lange braucht ihr denn da, um die Auswahl zu erschaffen? Na, wir sind das ganze Jahr über beschäftigt. Wir bereiten also das Jahr über die ganzen Einzelteile vor. Die Hüte, die Kleider, das Zubehör. Und erst im Herbst, September etwa, wenn das getrocknete Obst dann da ist, die Zwetschgen und die Feigen, dann setzen wir uns zusammen und stecken das halt fertig. Also das heißt, wenn man mal nichts im Kühlschrank hat und notgedrungen vielleicht auf so ein Zwetschgemindler zurückgreifen müsste, das wäre möglich, die wären essbar. In großer Not, wenn nichts anderes mehr im Haus ist, kann man es essen. Man muss halt auf dem Draht aufpassen. Chris. Ja. Wir laufen jetzt ja hier schon ein bisschen rum. Ja, die Nürnberger sind heute ein bisschen maulfaul. Also es ist keiner so ein Interview bereit. Wir waren jetzt am Zwetschgersmännlesstand. Jetzt schauen wir mal weiter, ne? Vielleicht ergibt es hier noch was. Es liegt ja vielleicht auch an dieser besinnlichen Weihnachtszeit, oder? Ja, kann sein. Da ist man mit Gedanken einfach woanders. Dass jeder ein bisschen in sich gekehrt ist, ja, in so einer Art Trance-Zustand vielleicht da auf dem Markt rumläuft. Vor lauter Besinnung gar nicht mehr dazukommt, mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten. Ja. Man ist da halt einfach in einer ganz anderen Welt. Ja. Gott, hallo, Radio Z. Was gefällt Ihnen denn am Nürnberger Christkindlesmarkt am besten? Da waren wir gerade, ja? Ja, das ist unfassbar, ja. Und jetzt die Frage aller Fragen. Kaufen Sie sich ein Zwetschgermännler? Nein, natürlich nicht. Wieso? Natürlich nicht. Wo sind Sie her? Aus Berlin. Aus Berlin. Mhm. Und extra bin ich im Christkindlesmarkt? Genau. Andere, ja. Wir waren in Rothenburg noch im Christkindlesmarkt und heute sind wir hierher gekommen. Okay. Alles klar. Und Umschlag, das muss ich ja lohnen. Na, seid ihr praktisch... Macht ihr ja Franken-Rundreise, oder? Genau. Wo geht's dann überall hin? Heute geht's zurück. Wir waren in Bamberg, Rothenburg, heute hier, und heute Abend oder Nachmittag nach Hause nach Berlin. Ja. Ihr habt ja ganz Franken gesehen. Genau. Und ihr seid noch nüchtern. Habt ihr kein Bier gekriegt oder kein Wein? Ich war schon Entos. Habt ihr schon Bier? Die nächsten Fragen wurden für Sie im Studio nachgestellt, damit der Mehrwert der Sendung weiter steigt. Frage Nummer 1. Why are you here? Ah, it's working. Look. Yeah. For business. Oh, I see. What kind of business do you do? Airline. Ah, I see. So how long have you been here? Yesterday we arrived here in Munich. And this morning we came here. And how? How do you do that, denn der welche Christus mal gefallen, ne? He's very huge university student. I went to Rotenburg and Munich and another Christmas market. But it's very, he's very big. Okay. Ah, so since you're from. Und hör ja mal, wer ist denn eigentlich hier Fotoapparat? Ihr seid ja Bonner und habt gar keinen dabei? Ah! Memory. Handy. Memory. Handy, okay. Thank you. Sayonara. Welcome, bye. Das Besondere für mich, als jemand, der jetzt nicht der große Weihnachtsatmosphären-Fanatiker ist, ist ja das Gemisch, die babylonische Sprachverwirrung, die hier herrscht. Ja. Kannst du mir folgen? Also jetzt nicht nur auf Sprachen bezogen, ob man Deutsch oder Englisch oder Russisch spricht, sondern auch an Dialekten. Ja, sicher. Und es kommen ja aus allen Herren Ländern, jetzt sage ich mal aus Deutschland sowieso, da spricht man ja viel Dialekt und es sind ja ein Haufen Leute auch da, die Dialekt sprechen. Also wir haben jetzt schon ein paar Schwarm gehört. Ja? Ja, die hört man ja 100 Meilen gegen den Wind. Die sind wirklich überall scheinbar. Also ich weiß gar nicht, wie viel Schwarm das da gibt überhaupt. Da könnte man mal ein Gewinnspiel vielleicht draus machen. Ja, die sind also über den ganzen Globus verteilt. Ein Wahnsinn. Warte mal, den lassen wir jetzt mal da. Bitteschön, was darf es denn sein? Einfach einmal die Ansage, bitte. So, auf geht's zum Würstlesen, Herrschaft. Nicht vorüberlaufen, Würste kaufen. Halben Meter Bauernsäufte gibt's hier, Schweinelangensteaks, Fleischküchle. Das war schon, oder? Fast. Bietet denn die Karte dieses Jahr? Ja, genau. Wir sind da beim. Wo ist Danilo? Beim? Foste. Stahlmann. Ja? Da gibt's lauter Leckereien. Ganz toll. Wie oft müsst ihr die Würstchen da drehen? Die werden ja im Wasser gekocht. Wasserbad. Ja, was sind das für... Das sind geräucherte Bratwürste. Das sind Bauernseufzer, sagt man auch dazu. Okay. Ja, freilich, kriegen Sie immer Frau. Wie schmeckt denn der erste Glühwein des Jahres? Moment, lass mal probieren. Ja, probiert. Schlehe. Ja, doch, das ist Schlehe. Das ist ein Schlehenglühwein. Das ist ein Schlehenglühwein, ja. Deswegen bin ich auch hier, weil das was ganz Besonderes quasi so. Echt? Weil ich mir dachte, probierst du mal. Und erster Test, würde ich sagen, fällt positiv aus. Und die Freundin oder Frau? Freundin. Ich wollte doch nichts sagen. Ja, gut, dann nicht. Ach so, die wollte nichts sagen. Das ist gut. Gut, ist er besser? Also wenn ihr jetzt nicht Auto fahren müsst, ne, hätte ich fast einmal zwei, drei Schlehenglühwein. Wo seid ihr her? Also ich bin ursprünglich Alaffer und sie ist aus Bamberg. Okay. Ja. Und kennengelernt habt ihr euch auf Christkindlesmarkt in Nürnberg? So ungefähr, ja. Danke euch. Vielen Dank. Ja, schöne Grüße an den Silber von Sendeloch. Ah ja. Ach. Okay, der kennt sie ja auch. Mein alter Kickerkumpel. Okay, machen wir. Alles klar. Also, servus. Wir sind für Gleichberechtigung am Weihnachtsmarkt. Was haltet ihr davon, wenn das Christkindler nächstes Jahr ein Mann mit Waschbrettbauch ist? Oh yes. Ja, wär das was, oder? Das wäre was, ja klar. Wär das was? Das wäre dann auch egal, was er sagen geht, oder? Wenn er sich ein bisschen präsentieren geht. Nee. Hört ihr da auf den Text oder schaut ihr mir? Nee, wir hören auf den Text. Ihr hört auf den Text. Ganz, ja, es wäre ja, also ja. Ganz wichtig. Ja, ja, ja, ja. Vielen Dank. Ja, Andreas, was kann man denn jetzt da sagen? Was ist denn das Fazit von unserer Umfrage? Nee, in erster Linie, wenn alle Besucher des Christkindlesmarktes Hessen wären, dann hätte es der Mann mit seinen Pflaumenmenschen ziemlich schwer. Ja. Was nur zu sagen wäre, Schlehenglühwein ist klasse. Und was viele vielleicht jetzt schockieren wird, junge Japanerinnen fotografieren jetzt mit ihrem Handy und haben somit keinen großen Fotoapparat mehr in der Hand und sind natürlich dann nicht mehr so als Japanerinnen zu erkennen. Gesamtfazit. Was ja. Sagst du, Chris? War toll, oder? Der Christkindlesmarkt ist einfach toll. Das lohnt sich, wa? Also der Chris und ich, wir zwei beide, wir waren ja auch beim Chris Chris-Gindles-Marktaufbau schon unterwegs in der Stadt und haben uns ein wenig umgeguckt. Und als wir so durch die Stadt schlenderten, in liebevoller Zweisamkeit, da kamen wir vor der Lorenzkirche in eine Demonstration hinein, sozusagen. Genau, und zwar war das eine Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik in Europa. Und das waren verschiedene Organisationen und wir haben da drei Gruppen befragt, und zwar die Grüne Jugend, die Jungen Piraten und Solid. Das ist die Linksjugend von genau. Der Linken. Ja, und es war es war zuerst relativ chaotisch, aber das war auch einfach, weil die noch am Aufbauen waren. Ja. Und es war ein Riesenhaufen an junger Leute, verschiedensten Aussehens, und es hat uns sehr fasziniert da. Wir sind da auch wirklich, also wir waren da in dem Aufbau drin und alles ging drunter und drüber, und es war sehr interessant dann zuzusehen, wie sich das Ganze so langsam geordnet hat. Ja, und wir finden halt einfach, dass das auch einmal ein Bericht wert ist, wenn sich junge Leute engagieren. Genau. Also im Folgenden hört ihr jetzt von verschiedenen Jugendorganisationen, politischen, einfach etwas zu dieser Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Ja, also da entsteht ein Schlauchboot. Das soll dann praktisch symbolisieren, wie Flüchtlinge aus Afrika nach Europa kommen. Genau, da entsteht auch gerade die Festung Europas. Also wir haben da so verschiedene Banner und die bilden so ein Hindernis, so eine Festung. Und dann werden später Leute versuchen, die Flüchtlinge repräsentieren, versteckt unter dem Schlauchboot oder mit dem Schlauchboot rennend da durch die Frontex-Leute durchzukommen. Ihr demonstriert also heute gegen die Flüchtlingspolitik Europas. Ja, genau, das ist vor allem gegen die Flüchtlingspolitik Europas, gegen Frontex und die anderen Abwehrmechanismen, die es da so gibt. Wir finden es nicht richtig, dass ganz viel Geld für Drohnen ausgegeben wird und Satelliten. Es wäre eigentlich günstiger, wenn man die Menschen einfach nach Europa reinlassen würde. Und ja, und wir denken einfach, dass das nicht geht, die Menschen auf dem Meer zurückzuschicken und den Fischern zu verbieten, die Flüchtlinge zu retten. Und genau, also die europäische Flüchtlingspolitik ist so das Thema dieser Demonstration. Und wer hat es organisiert und welche Parteien oder Vereine oder Gruppierungen sind jetzt heute da dabei und anwesend? Also das Ganze entstand bei einem Treffen von Grüner Jugend und Jungen Piraten, die Idee. Und dann haben wir gedacht, wir laden noch andere Organisationen ein. Mhm. Wir wollten einfach ein unabhängiges Bündnis machen, das nicht so stark geprägt von uns ist. Wir haben eigentlich alle Organisationen, die es so gibt, die irgendwie zu dem Thema irgendwie passen, angeschrieben. Und ja, also Jusos wollten vielleicht kommen, weiß nicht, ob da jemand da ist. Von Solid sind Leute da, also von der Linksjugend. Von der Grünen Hochschulgruppe sind Leute da, junge Piraten natürlich. Vom Jugendverband Rebell wollten auch welche kommen, weiß nicht, ob da jetzt jemand da ist. Und junge Piraten sind auch welche da jetzt. Junge Liberale meine ich. Also es ist eine große Vielfalt. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass auch Leute, die vielleicht keinen so Hintergrund von organisierten politischen Verband haben, sich auch uns anschließen, dann bisher noch kaum Leute, genau. Bleibt ihr dann da oder zieht ihr weiter? Zieht ihr wegen in die Stadt? Oder? Heute Abend, wenn das Ganze, also in zwei Stunden oder so, wenn die Aktion zu Ende ist, gehen wir zur Jugendversammlung von Laut, also diese Stadtjugendversammlung in der Luise. Und da werden wir mit den Verantwortlichen von der Stadt mal diskutieren, mit dem Oberbürgermeister und den Stadträten, und einfach mal schauen, was man in der Stadt machen kann. Da gab es ja diese Sache mit den afghanischen Flüchtlingen zum Beispiel in Nürnberg. Und wir denken, dass es da auch viel Änderungsbedarf bei der Politik der Stadt gibt. Was wollt ihr denn mit eurer Demo erreichen und was ist denn euer Ziel? Ja, auf jeden Fall die Situation der Flüchtlinge weiter in die Gesellschaft eindrücken, weil es ist ein Thema, das wirklich kontrovers diskutiert wurde in der Gesellschaft längere Zeit. Und ich meine, wir leben in einem Land, wo uns dauernd eingetrichtert wird, wir sind europäische Bürger, und gleichzeitig sehen wir, wie das europäische Wertesystem im Mittelmeer untergeht mit den Flüchtlingen. Dagegen wollten wir vorgehen, weil ich glaube, es ist ein Thema, das viele junge Menschen vor allem betrifft und wirklich die da was dagegen machen wollen. Was wir vom Redebeitrag thematisieren sind die rassistischen Ausschreitungen von 93 und aber auch die rassistischen Ausschreitungen, die es jetzt in letzter Zeit immer wieder gab, und auch die rassistischen Proteste, die gerade bundesweit aufflammen. Also mir persönlich geht es erstmal darum, eine Solidarität mit Flüchtlingen zu zeigen erstmal. Und natürlich auch optimalerweise irgendwie ein bisschen durch Rede, Beiträge, Transparente und so weiter gewisse inhaltliche Punkte hier an die Passantinnen und Passanten zu vermitteln. Wenn die Flüchtlinge es geschafft haben, die gefährliche Reise zu überstehen und in ein Asylantenheim aufgenommen zu werden, dann sind die meisten von ihnen am Ende, sowohl physisch als auch psychisch. Sie wohnen dort unter teilweise unmenschlichen Bedingungen mit Menschen völlig verschiedenen kulturellen und religiösen Ansichten eng zusammen. Sie dürfen nicht arbeiten, sie dürfen nicht zur Schule gehen, sie haben keine Chance, sich in die Gesellschaft, in ihr neues Leben einzugliedern. Von der Bevölkerung werden sie abgewiesen, sie sind Fremde. Sie haben oft alles verloren, ihr Hab und Gut, ihre Familie, ihre Heimat. Ich habe eine Bitte an Sie. Wenn Sie das nächste Mal über Flüchtlinge nachdenken, dann machen Sie sich bewusst, was diese Menschen durchmachen, was sie alles verloren haben. Machen Sie sich bewusst, dass diese Menschen, genau wie Sie und ich, nur leben wollen, etwas Freiheit genießen wollen. Überlegen Sie sich, wie es Ihnen in so einer Situation gehen würde. Dann richten Sie. Frontex stoppen, Grenzen öffnen. Wir haben kurz vor Weihnachten. Es ist kalt, aber wir haben was für euch heute. Und zwar ist bei uns Nürnbergs Nummer 1, ja, kann man fast schon sagen, oder Andreas? Ja, der Franken. Ein heißer Scheiß Franken. In der kalten Frankenzipfel schlechthin, unser Frankenschlumpf. Grüß dich Gott. Servus, ihr Zippi. ich denke, jetzt trinken wir erst einmal ein Seidler Bier. Ja, jetzt ne. War, oder? Das war versprochen. Ja, dann mach halt auf. Jawohl, gut. Das ist schon live, oder Prost, was da? Ja, freilich. Ach so, ja, dann. Prost. Prost. Hab ich. Ja, wie viel Seidler? Ne, Seidler habe ich eigentlich überhaupt keins gehabt. Also es langt eigentlich, da würde ich sagen, iPhone, freilich, ja. Klar. Und eine App, die sich iTalk Smurf nennt, da würde ich es auch sagen. Ja. Also geschmarrig hält, ne, und da runtergeladen, eingelabert. Ja, wie darf man sich das vorstellen? Du hockst da so auf dem Sofa, hast kein Bier zur Hand, tippst da auf dein iPhone ein wenig rum und dann kommst du auf den Ding da drauf oder was? Und dann denkst du, was ist denn das? Meine Frau, die sagt schon immer, also die meisten Ideen habe ich immer, also wenn ich mir ein iPhone schnappe und hocke mir mal das Klo, ne? Dann weißt du schon immer, dass irgendein Geschmack kommt, weißt du, weil das dauert immer mal so eine Sitzung, weißt du, so zwischen. Schaut sich deine Frau dann öfter mal nach dir um, also so zwischen nein mal. Wenn es ein wenig länger dauert. Das ist der glaube ich, wurscht. Sie weiß ja, dass da irgendein Blödsinn rauskommt. Was auch immer, ne? Ja. Okay, und da hast du drauf rumgedrückt und dann bist du auf die App gekommen. Genau, und dann habe ich die mal unter Kollegenkreisen halt einmal so rumzeigt halt. Und ich weiß ja nicht, ich glaube, die ersten Leute, also. Jetzt bin ich voll verloren, scheiße. Möchte nichts, heben mal wieder auf. Ey! Du Zipf, geh's her! Jetzt hab ich ihn vorne. Da, also, ein bisschen einfach zurückspulen. So, nicht die alten Kollegen kreisen, sondern die Kreisen. Also nicht die alten, sondern die. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ja, halt Blödsinn eingelabert in das Ding und angekriegt und wir haben sie weggeschmissen halt. Vor aller Lachen und noch. Das weiß ich noch, das war Sinn noch nach der Nachtschicht. Und da bin ich heim und hab das halt einmal so aus Blödsinn hochgeladen halt. Ne? Du hast es dann gleich in Facebook geladen? Erst einmal unter meinem normalen Namen, den wo ich jetzt dann natürlich nicht sage. Piep. Piep, genau. Verraten wir nicht. Mein Name ist. Habt ihr es verstanden? Eins der wohlgehütetsten Geheimnisse in der ganzen Metropolregion. Ja, mein Name ist nämlich. Nee, oh no. Ja, jetzt, und dann habe ich das halt hochgeladen und habe jetzt, wie mein Neffen damals da so rumblädelt halt, mein Neffe Sandro, sei gegrüßt, du alter Zippi. Ja, und dann haben wir das halt auch hochgeladen irgendwie und dann habe ich gesagt, komm, da machen wir jetzt eine Seite raus. Also mein erster Spruch war, tut mir heute noch leid, gegen die Förder damals, aber ich moch die Förder. Also es ist, selbst ich als Clubfan, ich moch's irgendwie. Schon. Weil mein Juniorchef ist nämlich auch ein Förderfan. Und den magst du auch? Ja, freie, den liebe ich. Ja, gut. Grüß dich, Jens. Da trinken wir mal drauf. Halt, hab ich das richtige Bier? Du musst es scharf machen, du fällt fast. Halt, das ist wieder zugeschnappt. Wo bin ich da ohne? Zugeschnappt. So. Ich wohne in einem Studio mit roten Teppichen an der Wand genagelt. Ja, da siehst du mit mal. Mit Schrauben. Ne? Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Was du für Geld alles kaufen kannst. Ja, passt schon, Prost. Ja, der, wo es verschraubt hat, der hat es ja alle Mühe gegeben. Also, ich glaube, der ist jetzt arbeitslos. Oder? Was, was warst du nur? Ich habe früher Teppich verschraubt. Ja. An Wände. An der Wand. Ja. Was hast du sonst gemacht? Ja, Tapeten an die an Buden geklebt. Ja, und dann habt ihr die Seiten da gestattet. Und dann ist ja das eigentlich aber nochmal losgegangen oder was, ne? Und wo ist denn dann so schwindelig geworden bei den Gefällt-mir-Zahlen? Was war das so anfangs? Schwindelig ist mir eigentlich geworden, wie ich dann, also wie gesagt, in der Früh nach der Nachtschicht habe ich die Seiten gemacht. Und schwindelig war es mir dann eigentlich erst schwer, nachdem ich doch aufgestanden bin. Also ach, das so. Hat sich innerhalb von einem Tag, war das praktisch. Ja, das war schon echt brutal. Meine Freundin ist heimgekommen, die hat gesagt gehabt, sag einmal, der Frankenschlumpf mit einem Geschmarre, die Stimme. Das ist doch dein Scheiß. Was und hast du denn da wieder gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, so ungefähr. Dann habe ich gesagt, ja. Sag ich, warum? Sagst du, schau mal drauf. Und dann waren es halt knapp ein wenig was über 600 dann schon. Innerhalb ein paar Stunden halt, ja. Das war schon echt geil. Genießt du das, die Anonymität dahinter? Ja. Ja. Ja. Das ist schon schön, ne? Ja. Wobei ich mich schon einmal geoutet habe. Mal kurz, ne? Aber ich muss sagen, ich habe damals dein Bild auch gesehen, aber ich hätte dich nicht mehr erkannt. Also ich kann mir auch unheimlich schlecht Gesichter merken. Ja, das Bild ist ja schon ein Jahr alt. Ja. Na, ich habe mir bloß gedacht, aha, jetzt das ist ich keine Arme im Kopf, damals habe ich noch einen Kopf gehabt. Ja, das geht auch ganz schnell bei so Superstars, ne, dass man dann landet man ganz schnell ganz weit unten. Dann ja, wieder. Ich bin ja kein Superstar, ich bin ja kein Robbie Williams oder irgend sowas. Nee, aber fränkischer Robbie Williams mindestens. Nein, ich gehe eher in die Kategorie so Heino. Das ist bestimmt Fanpost. Wie managst du das? Wie kriegst du das hin? Frankenschlumpf, ich will ein Kind von dir. Da gehst du jetzt raus vor der Haustür, da liegt eins, dann nimmst du eins weg. Ne? Oder ja. Liegen mehrere. Erzähl mal, wer liked dich denn eigentlich? Das weißt du nicht, wer mich liked. Ja, du hast doch so eine grobe Übersicht. Hast du eigentlich schon mal alle angeschaut, die dich geliked haben? Ey, wie oft hockst du davon und schaust zum Beispiel einmal die dich liken und denkst dir, oh wähle, oh wähle. Das darf ich nicht, weil da kriege ich Anschluss von der ach so, okay. Chefin. Ja. Hast du ja die, kriege ich auch nicht von Muschel. Ja. Nee, aber tatsächlich, ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mir mal. Also die Videos, du siehst ja die Videos, was geteilt werden auf Facebook. Klar, ja. Und habe ich mir mal tatsächlich die Arbeit gemacht und habe mir die Leute angeguckt, die das geteilt haben. Mit den Kommentaren halt dazu. Mhm. Und da war ich ja mal in der Nacht beschäftigt und habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ja, wie kommst du auf deine Ideen? Ist das einfach nur, ist ja oft einfach nur so ein Satz oder so, ne? Das ist ja das Prinzip extrem kurz. Sind das einfach irgendwelche Sätze, auf die du im Alltag stößt? Oder ist das mehr so, ich überlege mir jetzt, oh Gott, ich brauche jetzt den Satz? Oder wie machst du das? Well, I think... falsches Studio. Entschuldigung. Wie komme ich da drauf? Naja, es sind halt... Sehr interessant. Ist halt so. Ja. Weißt du? Ja. Verstehst? Das ist die Aurora. Ja. Also, das nächste Mal schaust du, dass deine Antworten nicht so langwierig sind. Weil ja. Sonst müssen wir so viel schauen. Es gibt ja zum Beispiel einen Frankengott. Das wisst ihr alle bloß gar nicht. Es gibt einen Frankengott und der ist über mir, der macht. Und der flüstert dir das. Verstehst? Du hörst der Stimmen sagt, in deinem das, Kopf. Ja, ja. Der sagt: okay. Red, Schluch, red, halt jetzt, Frankenschlumpf, erzieh halt jetzt, Geschmarri. Und dann weiß ich, dann nehme ich mein Handy und zack, zack, zack. Ja. Und dann kommt du machst praktisch alles übers Handy. Genau. Okay. Ich bin ja jeden Tag auf Facebook, aber ich weiß jetzt nicht, ob jeden Tag ein Post von dir kommt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, machst du jeden Tag was oder wie ist das? Ja, ich mach das eigentlich, wie ich halt lustig bin. Achso, also, du machst nicht jeden Tag was? Nee. Okay. Also ich schreibe halt einmal Guten Morgen. Ich habe zum Beispiel viele Fans in Amerika, also da ist mir ganz lieb, dass ich die... Die verstehen ja gut wahrscheinlich, oder? Ja, das sind halt Franken, die halt irgendwo in Amerika leben. Ja, du bist auch so ein Club-Fan wie ich, ne? Ja, logisch. Was sagst du denn zum neuen Trainer? Der Verbeek? Frankenfreger. Ja, naja, der. Einmal Freitag-Tipp, der lernt den mal Slaven. Es Fußball, ne? Also ich sag einmal, wenn der die Vorbereitung machen hätte können, wären wir wahrscheinlich dicht auf die Fersen vom FCB, ne? Ich glaube, da wären wir schon Erste. Ja. Wahrscheinlich werden wir. Wären wir schon ein paar Punkte auf jeden Fall weiter entfernt. Ja. Von die Förder wie jetzt. Geht der Frankenfreger? Oh, Entschuldigung. Geht der Frankenfreger? Ich mach die Förder, gell? Also, der liebt die Förder. Ja, also ja. War das Erste. Ich habe Chris Gott gesagt und er hat gesagt, ich liebe Förd. Ja, ja. Da denke ich mir, was ist denn das vorne, ne? Also. Ja, das war so erstes Wort. Die Förder sind ja genauso Franken wie mir auch. Ja, ein bisschen anders vielleicht, aber. Aus einer Liga weiter unten, aber. Was mir persönlich gefallen hat, wenn der Frankenschlumpf, ja, der Stadionsprecher vom FCN war, das hätte mir gefallen. Nein, ich die Zeit ja mal so machen, wenn ich Stadionsprecher wäre für einen Doch beim Club. Hm? Ich die halt einmal zum Beispiel, gehe ich in die Bahn, wenn wir spielen. Ich einmal in die Gegengerade, also nicht Gegengerade, sondern in die Südkurven. In die Feinkurve. Genau. Ja. Die mich hinstellen und die sagen, Sassen, ihr Zipfel! Spielen Kinder, gell? Aber die Bundi bleibt da! Weil Steuern zahlt er auch keine. So in der Art halt, ne? Ja, ja. Das war nicht schlecht, Prost. Prost. Wo will denn der Frankenschlumpf eigentlich hier? Oder? Was hast du für Planungen? Und, oder sagst du einfach, okay, ich mache jetzt halt einfach so weiter und es ist mir relativ scheißegal? Ich nehme Antwort B. Das ist richtig. Ja. Der Kandidat hat. Okay. Was habe ich jetzt gewonnen? Ja, an Erfahrung. Komm, wir nie genug haben. Ja, okay, du lässt es einfach so auf dich zukommen. Ja, na, sicher. Na, was willst du denn da? Was willst du denn da großartig? Der FC Bayern. Ja, also sicherlich. Sicherlich. Wer hat der? Nein, das ist andere jetzt. Franz, bist du ruhig? Ja, nee. Ich mache das einfach so weiter und lass das auf mich zukommen, was jetzt da so passiert. Wie gesagt, im Februar habe ich das Geschmack gegründet und jetzt bin ich bei euch da. Also es ist ja ein kometenhafter Aufstieg. Schon mal, für ja, uns, also, für uns geil. Ein kometenhafter Aufstieg, muss man mal ganz klar. Radio Z finde ich cool, also die zwei sind echt geil, muss ich sagen. Und da gibt es Bier. Da gibt's ja, bis zum Abwinken. Ja. Ihr Zipfel. Was hat denn der Frankenfreger so für Hobbys? Schlagzeug spielen. Also ich habe eine Band, eine Coverband, die heißt... Ja, ich... Die heißt... Also die heißt... Ja, ich darf es nicht sagen. Ja, ja. Aber die heißt... Na, und so, oder? Naja, Playstation spielen halt ein wenig, ne? PS3. Playstation, was spielst du noch? Du hast so Tennis spielen und so Zeug, oder ja, was? Tennis, nee, spielen, also. Tennis spielen. Bin ich. Tischtennis vielleicht, oder? Bin Feldpfosten, oder? Du hast Städte so gründen, oder? CDs, die was du da ja, klar. Halt. Gründest du Städte, oder? Nein, also, ne, Sims oder so ein Schauspiel. Nein, okay. Also ich bin ein Call of Duty-Fan. Absolut. Also momentan spiele ich Call of Duty Ghosts. Also Waffen. Genau, also ballern halt. Okay, das ist ja wegen der Ausgleich dann. Was heißt Ausgleich? Also ich spiele mir so zwei, drei Runden und dann schalte ich aus, weil dann langweilt es mich. Okay. Und dann schaue ich halt. Oder bist du schon erschossen worden oder was? Ja. So geht's wohl meistens. Was ist denn eher, ihr schaltet aus, was ja. Meistens nicht Blut ist überströmt ja. Wahrscheinlich irgendwo rum und dann merkst du mir, was weißt du. Ja. Also mein Baum, wenn ich anschaue oder was, weißt du, Prost. Ja, spielt ihr gegeneinander dann? Manchmal ja, aber der macht mich nicht mehr fertig, was schon, dann ja. Schalte ich aus und dann gehe ich halt ins Bett und rein. Weil ja, okay. Ja, was willst du da machen? Ne? Ja, ne, ja, bist privat. Ja. Und du wohnst direkt in Nürnberg dann? Also bist du ja dann praktisch ursprünglich nicht aus Nürnberg, zwar Urfranke, aber bist nicht aus Nürnberg. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich bin kein waschechter Nürnberger. Ja, okay. Das stimmt. Okay, aber du wohnst jetzt in Nürnberg. Also ich wohne seit ein paar Jahren in Nürnberg. Okay, erst seit ein paar Jahren. Ja. Mhm. Ich bin geboren in Rödenbach an der Begnitz. Okay. Drum, das ist ja das Fränkisch, was die Redenbacher haben und was in Nürnberg gesprochen wird, das sind ja schon wieder zwei Paar Stiefel. Ja, ja. Wie überall in Franken. Der Frankenschlumpf, das ist ja eigentlich das Fränkisch, was ich da labe. Ja. Das was ja, es gibt ja zum Beispiel auf meiner Fanseite, also Facebook Frankenschlumpf, gibt es ja ein paar Leute, die verstehen, also selbst Franken verstehen das manchmal nicht. Wenn ich da halt ins tiefste Fränkisch neu labe. Ja gut, aber das liegt aber das ja halt daran, weil die Stimme auch verzerrt ist, ne? Ich denke mal, das liegt eher daran, weil es halt Preisen sind wahrscheinlich. Ach ja, genau, du hast ja gesagt, du hast in Amerika Fans und so weiter. Ja. Ne? In Deutschland, wie schaut es denn da aus? Sind es da massens Franken, die dich liken? Oder also ich hab neulich auf meiner Seite habe ich einmal so Umfrage gestartet und es sind erstaunlich viel amerikanische Franken, die wo da schreiben. Die haben bestimmt Heimweh. Nee, das fasziniert mich ohne Ende. Ich liebe die. Echt, willst du mal rüberfliegen? Ich finde, bitte? Willst du mal rüberfliegen? Die kennen ja schon so ein Frankenschlumpf-Fest machen. Ich hatte schon Einladung aus Miami von einer Frau, die meine Frau, meine Familie und mich eingeladen hat. Das ist ja cool, oder? Nach Miami mal zu fliegen und die hat uns eingeladen und den Frankenschlumpf kennenzulernen. Und also du hast da aus einem anderen Grund nicht zugesagt, aus welchen Gründen? Ich habe Fluchangst. Du hast Fluchangst? Ja. Also ich habe ja Höhenangst, ne? Aber Fluchangst habe ich keine. Ja, ich habe Fluch und Höhenangst. Bist du schon mal geflogen? Ich habe zum Beispiel, also Höhenangst ist ja das eine. Aber Fluchangst, das ist ja in Franken ganz schlimm. Warum ist das in Franken ganz schlimm? Na, stell dir mal vor, ich gehe am Fluchhafen und da laufen Leute rum und die sind, Arschloch, ewig am Fluchen. Zipfi oder Arschloch. Aber da müsstest du dich doch super wohlfühlen. Na, eben nicht, weil ich mache ja keinen Fluch. Ach so. Weil ich habe ja Fluchangst. Bist du dann schon mal geflochen? Mit was? Mit einem Fluchzeug. Mit einem Fluchzeug bin ich noch nie geflogen. Mit einem Vehikel, mit dem man in der Luft herumreisen kann? Kann ich sagen, dass ich mich ein wenig verarschen wollte oder was? Ist das so offensichtlich jetzt oder was? Weber, ich hab gesagt, der merkt es auch noch. Ja, jetzt hör ich zu. Sind wir aufgeflogen? Ja, bist du überhaupt schon mal geflogen? Weil wenn du nur nicht geflogen bist, dann weißt du ja nicht, ob du Flugangst hast, oder? Dann hast du davor vielleicht ein wenig Schiss. In meinem ganzen Leben bin ich schon viermal geflogen. Ach komm. Ja. Ja. Ich kann einmal nach Schweden. Und viermal aus dem Wirtshaus. Was macht eine Frankenschlumpf in Schweden? Bin ja gelernter LKW-Mechaniker. Ich habe gelernt bei Scania. Okay. Und ich habe sind wir damals nach Schweden geflogen. Mhm. Zu Scania. Scania? Schweden? Ja, klar, ist mein Begriff. Ja. Schweden. Genau. Nee, Scania. Sind die alten Schweden. Ja. Und da waren wir da oben und da habe ich wortgedrungen mitfliegen müssen. Also bei uns war das ganz witzig, weil sobald der Flieger abgekommen ist, also wenn wir oben waren und das Fast and Bells Ding, gell, wie das dann aufgegangen ist, ja. Ne, dann ist die Frau gekommen mit ihrem Wagen und dann hat der Kollege und ich, wir haben erst einmal die ganzen Schnäpps dann erst einmal. War ein Linienflug praktisch. Ja. Ne? Und dann war der Flug eigentlich ganz lustig. In der Frankenschlumpf so im Fernsehen an. Also außer die Schlümpfe jetzt. Ja, Gina White 1 bis 6 ja, zum okay. Beispiel. Hast du die daheim? Selbstverständlich. Macht er da so einen lustigen Familiennachmittag draus? Gina White 1 bis 6. Ich hab die zensierte Version. Das heißt, also, du siehst nichts. Das ist doch scheiße, oder? Ja, die Schlumpfversion halt. Die Schlumpfversion, ja, okay. Das mit dem Schlumpfschlüpfer. Genau. Ja. Die China. Den einen Frankenschlumpf auf den Markt bringt. Er bringt den Schlumpfschlüpfer auf den Markt. Na. Wir haben ganz tolle Ideen halt. Die oder? China Schlumpf ist das. Ja, okay. China Schlumpf. China Schlumpf. Ja, ja. Hör ich mal, du Frege. Schön, dass du da warst. Hat uns echt gefreut. Möchtest du noch irgendwelche Grüße loswerden an dein Frankenschlumpf, Frankenfrege Publikum? Erzähl mal. Erzähl deine Geschichte. Ha! Ich hab's erwischt, die scheiß Mucken. Da schon her. Jo, Zipfel. Oh! Der Walking Muck. So, jetzt hab ich's. So, ich zipfe da draußen, gell? Jetzt schöne Grüße von Radio Z. Ne, ist zwar nicht meine Stimme, meine normale Stimme, aber das soll jetzt gehen. So, ade, ihr Zipfel. Das war doch jetzt mal wieder eine richtig harmonische Sendung. Ja, ganz harmonisch. Auch mit dem Frankenschlimpfler, ne? Hätte ich mir gar nicht gedacht, ne? Naja, das ist doch, also so wie der immer sich aufführt hier, ne? Der hat sich aufgeführt, hat Bier getrunken wie sonst was, du. Ah, Wahnsinn. Habe ich dir hier eine ganze Brauerei leer gesoffen, ne? Das habe ich verkehrt. Au, wie, der ist noch da. Das habe ich verkehrt. Oh wei, oh wei. Oh je. Das habe ich verkehrt. Lieber, ich hab's gleich gesagt. Da braucht er fein Gold. Einmal, wir haben ihn zwar. Wir haben doch recht. Schau halt einmal. Ich hab doch gesagt, schau halt einmal nach, Lieber, ob der noch da ist. Ja, ich habe ihn doch rausgeschickt. Ach, ich bin doch schon da. Kenn ich mich nicht, oder was? Doch. Ich hab schon die ganze Zeit, hab ich schon gesagt, aber ich hab doch noch nichts getrunken. Bier, du hast, kannst du nicht bestreiten, dass du Bier getrunken hast. Ach, also das war doch... Aber ich pass auf, stolper nicht! Oh. Geist, du über das ist aber auch hier wirklich alles, aber das war auch wirklich ich viel. Ich hab gleich zu dir gesagt, schalte mal nach, du hast nicht mehr nachgeschaut. Du hast doch